Abend. Radio am Freitag. Radio Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. Hallo Nachtschwärmer! Wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel und El macht den Beginn hier. Jetzt geht's los. Ja, El, aber das muss ich gleich vorausschicken. Heute bist du mal richtig anständig hier im Studio, oder? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ja. Los jetzt, mach Musik. Dream on my little boy, dream on my little boy. Hier ist gleich die brandneue Captain Jack. Was gibt's schon wieder? Heute steht der Schuhkönig von Chicago. Das kann sein, der Schuhkönig geht jetzt hier aus dem Studio raus. Du glaubst doch nicht, dass du damit durchkommst. Doch, komm ich. Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze, jetzt geht's los. hard type to move on. It is a hard time, but it's a good time. And it's a real life, oh, so prime time. We all are one, share the same big moon and the sun. It's the future for boy and girl. We are the world. Seven. We are the world, die ganz neue. Na schau mal, wir haben hier jede Stunde ein Gewinnspiel. Dann begrüße ich natürlich nur alle Blondis. Stellvertretend Kelly, Kelly 2000. Kelly, hallo! Hier sprechen Menschen mit Zukunft. Kelly, du hattest doch ein Rendezvous heute Abend, wie war das? Er war um 8 Uhr dran. Meine echte Verabredung ist mit Pinworm, er holt mich um 11. Ja? Naja, wenn einer Kaution stellt. Ganz frisch aus der CD-Presse. Hier ist die ganz neue Masterboy. Thank you. Charmy Colors. Die ganz neue Masterboy. Masterboy. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? Wahre Orgien des Nervenkitzels. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Oh. Hey, Meister, die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Radio Regenbogen. Yes, it's showtime. New. Hey yo, what's up, man? This is a message for the party people in the world, right? Right? Right? Feel the rhythm, and the rhythm feels you. Don't forget to party. So, everybody. Yes, man. Party time, you're gonna feel right. Time to our rhythm, to our morning light up. Shake your waist, right in me face, to the rock and grind. Put your behind me, they feel a little in me panty. Come on, jump a little rubber dub around me. We see me feel a little in me panty. Come on, jump a little rubber dub around me. Go there. Party time, you're gonna feel right. Time to our rhythm, to our morning light up. Shake your waist, right in me face, to the rock and grind. Put your behind me, they feel a little in me panty. Come on, jump a little rubber dub around me. We see me feel a little in me panty. Come on, jump a little rubber dub around me. Come on. Featuring Big Reggae, auch ganz neu. Party Time, hey hey, ho ho. Wir haben 22:18 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's ganz stark ins Wochenende. Und egal, was für ein Wetter auch herrscht. Funk it. Nachtschwärmer Spezial. Hier bei Radio Regenbogen. Here is Warren G. Kennen wir noch? Huh? Warren! Hey, Warren! Lass mal ab hier! What's love got you there? Warren G. rap for me, When G-Dog the hall come up in the place, there's dollar signs in your eyes and a smile in your face. You wanna live fat? For my sack, you got more drag than the low, though. Cut the act, cause back before 92 and 93, you didn't give a damn about Warren G. But now that I'm slinging platinum LPs, all of a sudden you on my NUTs. Ain't nothing you could do to make it stop, cause money makes the world go round. And the panties drop, I ain't in love though, I don't need the pressure. I just wanna dig it like I'm digging for treasure. Some of y'all had a good thing that you couldn't keep. Thought you was TLC, you had to creep. You say you had love, I said you need to quit it. It's all about the dope, so what's love got to do with it? What's love got to do? Got to do with it? That's right. What's love if you don't respect the type of brother that's down for mines. Before I made beats, I was down the grind. Back then, every single homie had my back. Now they peeping my stack and they talking about Jack. But I'm the same brother day in and day out, and I'ma stay that way until the day I lay out. And the casket is drastic, cause homies is plastic. Break them off some bread, they want the whole damn basket. If you's a true homie, you would wish me well. Not plot to see a brother fail. Jealous as hell, we used to get the same riches. Now your trigger finger got the itches. Scheming on my riches, which is not a surprise. My eyes peep game. 11s, 187s, it's all the same, it's all a shame. Homies a Jackie for your grip. Ain't no love involved because it's all about the chips. Der Song kommt mir irgendwie bekannt vor nach Jammer. What's love got to do? Tina Turner, eh? Yay! Labels, telling fables, making the messed up deals under the tables. You think that you smart, but fool, I'm the smartest. You can't make no money if you can't keep an artist. Sign a dotted line, put them on the shelf. Break them off some crumbs, keep the rest for yourself. I know how it goes, treat an artist like you know. Fly cars, gold, clothes, but no dope. Since it's all business, I'ma handle mine. Keep track of my stack down to the very last dime. Cause in this rap game, it's all about the buck. You bend over for the label and you will get bucked. Like how you run up in a skirt. And then you're through. The record label do the same thing to you. 90% business, 10% show. Ain't no love in this game, cause it's all about the dough. What's love got to do it? What's love got to do it? Unsere Faxnummer für diese Sendung 0621 3375 266. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Heute Abend in Ihringen, Kaiserstuhl. Da werde ich nochmal hinschalten. Allen schönen Dank, die gestern im Spektrum waren. Und morgen Samstag, 21. Zum einen nochmal Kaiserstuhl, und zwar Bischofingen, da ist das Weinfest. Da geht's rund. Und in der Stadthalle in Lörrach. Und da geht's so ähnlich ab wie letzten Samstag in Jobheim. Haben wir wieder 10 Bravo-CDs zu verlosen, 100 Maxi-CDs und Maxi-Schallplatten, aber hauptsächlich CDs. Stadthalle Lörrach. Und im Elsass sind wir in Moosbrunn. Moosbrunn. Eine Woche später, vielleicht Vorausschau, 28. Friesenheim. In der Starnbergerhalle Bleichheim, Festhalle Bleichheim, Nähe Kenzingen, in Herrischried. Das ist ganz im Sherwood Forest, Herrischried. Und Metzingen, Tiefgarage Metzingen. Eine Garagen-Tiefgaragen-Party. Und ein Hallo ins Württembergische, Mittwoch, 2. Oktober, Hirschau, Tübingen, Hirschau. Donnerstag ist der Feiertag, der 3. Und Samstag, 5. Nee, Karlsruhe, Ittersbach, Karlsbad, Ittersbach, Festhalle, 5. Oktober. Spitzenklasse. Und nächsten Donnerstag natürlich über nochmal Spektrum. Donnerstag 6. haben wir ganz vergessen. Hey! This is the Mobile Rock Show. DJ Test. Uno, dos, tres, cuatro. Meine Damen und Herren, hier ist sie. die absolute Nummer 1. Much more music. Now. Yeah. What I want everyone to do is count down. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Absolute Spitze, die Nummer 1. Hey, wow. Was war denn das? Das hört sich ja wahnsinnig an. Unser absoluter Megaknüller. Hallo, Nachtschwärmer. Party. Oberhalb der Wahnsinnsgrenze. Party. Das klingt, als wäre der Feueralarm losgegangen. Oh. Yeah. Bis Ihnen der Nachthemdkragen platzt. Unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung, aber jetzt muss ich mich erst mal mit Elle beschäftigen. Elle, du bedankst dich? Danke, dass du uns eingeladen hast. Ja, das war nicht uneigennützig. Ich lade dich jetzt nämlich heute ein und dann ist Ruhe für ein für alle Mal, oder? Aber was kann ich jetzt noch tun, hä? Ich lade dich ein zu einem kleinen Umtrunk, hä? Na klar, wenn du bezahlst. Aber ich möchte deine gute Schlankheit hier nicht verderben. Du siehst echt gut aus heute, Elle. Was ist denn los, hä? Weil ich einen natürlichen Appetitzügler habe. 25 Jahre Ehe. Und weil er sich nicht die Zähne putzt, kann er auf das zurückgreifen, was noch zwischen seinen Zähnen steckt. Ja, jetzt. 22 Uhr und gleich 32 Minuten, Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad, Baustelle, 5 Kilometer stockender Verkehr. Bitte fahren Sie vorsichtig. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt aus der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den gibt. Mein Freund. Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Gib endlich zu, dass es gefällt hier. In dieser Charlie 2000-Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein. Raus. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Ja. Oh. Wahnsinn! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start frei! Wir suchen 5 Interpreten! Hits. 0138 8000. Nation. Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Elde, bist du spät dran? Das ist schon längst dran, das Gewinnspiel. Wer 5 Interpreten zusammen hat, 0188000. Das ist der 6. Interpret, der jetzt hier gerade läuft. Ich bringe noch einen dazu, aber dann möchte ich es wissen. Hier um 22.40 Uhr. Und wer hier das Original kennt, das gilt genauso. Das ist eine Cover. Hey. Nachtschwimmer, mach noch einen dazu, was soll's. Hälfte durch, jetzt kommt die letzte Runde. Another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? So, ich habe jetzt in der Leitung den Steffen aus Monnem, aus Mannheim. Steffen, grüß dich. Ja, hallo. Steffen, hast du 5 Minuten Reden zusammen? Ja, habe ich. Also, lass mal hören. Nick Cashow. Ja. Daniel Amati. Ja. Masterboy. Ja, das sind 3. Spice Girl. Spice Girl, 4. Heat Hunt and the Pleasure Company. Ja! Fragen. Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh, la, la, la, la, la, la. Alle anderen, legen auf. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Radio. News. Jetzt habe ich die neue Montini Experience. Die gibt es schon ein paar Wochen, aber ich bringe sie nochmal. Montini Experience 3. Rack your body. Oh. Danke. Steht eine Blondine in Hamburg am Hafen und schmeißt andauernd Steine ins Wasser. Warum? Sie hat das Schild gelesen, Deutsche Werft. Ja, das ist wieder mal zu hart. Wisst ihr, dass es auch Anti-Blondinen-Witze gibt? Darf ich mal einen bringen? Drei Blondinen gehen durch den Wald und treffen eine Fee. Diese sagt, jeder von euch hat einen Wunsch frei. Die erste wünscht sich, so auszusehen wie Pamela Anderson. Und ping, sie sah so aus. Die zweite wünscht sich lange Haare und ping, hatte Haare bis zum Boden. Und die dritte wünscht sich, noch dümmer zu sein, als sie war. Und ping, sie war ein Mann. Das ist ja wieder zu hart. Ey. Also ehrlich, das gibt's ja nicht. Ey. Ruhe, hier kommt solche Tom. Ruhe. Nein, das ist ja wieder nicht normal. Ill, helf mir hier. Ill, bring endlich Ordnung in den Laden. Das ist mir egal. Na. Wir wissen auch schon mal, dieser solche Tom, das habe ich ganz vergessen, Sand, der ist morgen bei Charlie 2000 in Lörrach in der Stadthalle live. Mit diesem Song unter anderem. Hier, nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Bei Stopp gibt's Geld. Radio Regenbogen zahlt Ihre Steuern und Ihren Sprit. Einfach Teilnahmekarte an Radio Regenbogen schicken und Aufkleber aufs Auto. Wenn Sie dann von unserem Team mit dem Aufkleber erwischt und gestoppt werden und Sie hören Radio Regenbogen, dann können Sie einen Benzingutschein im Wert von 100 Mark gewinnen. Oder wir rufen Sie an und drehen für Sie das Steuerrad. Bei Stopp können Sie zwischen 100 und 1000 Mark gewinnen. Also Aufkleber aufs Auto und Teilnahmekarte an Radio Regenbogen. Bei Stopp gibt's Geld. Radio Regenbogen. Sie sind wieder da. Jochen Busse und seine prominenten Gäste. Der ganz normale Talkwahnsinn bei RTL. Geht das auch auf Ohren? Der scheint mich, glaube ich, für blöd zu halten. 100% frecher und witziger. 7 Tage, 7 Köpfe. Der etwas andere Wochenrückblick. Heute 22.15 Uhr bei RTL. Lebensstil ist eine Sache der inneren Einstellung. Genieß, was dir schmeckt. Dinkelacker CD-Pilz. Das edelherbe Premium. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung. Hier geht's ans Wochenende. Can you stop raving? Can you stop raving? Say! I can't stop raving! Everybody, I can't stop raving! Ich bin hier bei Dune gelandet, Nachtschwärmer. Dune Life! Gleich volle Stunde nach Schwimmer gibt es Aktuelles, dann bin ich gleich wieder da. Vielen Dank für die vielen Faxe, die zwischenzeitlich angetroffen sind. Ich habe mich immer einer erbarmt, habe mal der Frau von meinem Freund, also der Peggy, mal einen Strauß Blumen geschenkt. Ja? Peggy, freust du dich? Elle, was sagst du dazu? Elle, wie kommt es, dass du mir nie Rosen schickst? Ich mag dich nicht, Peg. Aber Hauptsache, du freust dich, Peggy, ja? Ja. Wirklich, Shari? Das ist so lieb von dir. Elle, komm, erbarm dich deiner Frau. Ich weiß, dass wir Freunde sind. Wir sind verheiratet, Peg. Wir können keine Freunde sein. Schuhverkäufer, raus hier. Du siehst mich wieder. Ja. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max. Hau rein, Maxi. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. In der Nacht stark bewölkt, teils Regen, teils dann am Morgen Frühnebel. Am Tage dann anfangs relativ freundlich, nachmittags Bewölkungszunahme und Schauer. Nächtliche Tiefstwerte um 8, Höchstwerte am Tag um 17 im Schwarzwald bei 14 Grad. Die weiteren Aussichten meist stark bewölkt, zeitweise Regen, aber dabei weiterhin mild. Was in der Welt passiert und hier interessiert jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen wird auch nach dem Bundestagsbeschluss über die Kürzung der Lohnfortzahlung die vollen Bezüge weiterzahlen. Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich darauf, den rund 500.000 Beschäftigten die 100%ige Lohnfortzahlung bis zum Frühjahr 1998 zu garantieren. Außerdem einigten sich die Tarifpartner auf Freizeitzuschläge bei längeren Ladenöffnungszeiten. Bundesumweltministerin Merkel hat sich gegen ein pauschales Absenken der ostdeutschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf Westniveau gewandt. Merkel, die auch CDU-Vorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern ist, sagte, der Aufbau Ost müsse weiter Vorrang haben vor dem Aufbau West. Deshalb könnten nicht einfach alle Beschlüsse 1:1 umgesetzt werden. Gleichzeitig ließ sie keinen Zweifel an der Notwendigkeit eines kräftigen Sparkurses von Bund und Land. Die amerikanische Regierung hat Verständnis für die deutsche Entscheidung geäußert, Flüchtlinge aus Bosnien wieder in ihre Heimat zurückzuschicken. Ein hoher Beamter des Außenministeriums sagt in Washington, Deutschland habe mit den Flüchtlingen eine schwere Last übernommen, mehr als jedes andere Land. Die Innenminister hatten sich gestern darauf geeinigt, mit der Rückführung der 344.000 Bosnien-Flüchtlinge ab Oktober zu beginnen. Kritik kam vom Flüchtlingshilfswerk der UNO. Der Weltsicherheitsrat hat sich besorgt über die Menschenrechtssituation in Kroatien geäußert. Die Zwischenfälle in den ehemals von Serben kontrollierten Gebieten könnten die friedliche Wiedereingliederung von Flüchtlingen in Kroatien gefährden. So hieß es heute in einer Erklärung. Das kroatische Parlament hatte heute ein Amnestiegesetz verabschiedet. Einem Großteil der aus Kroatien geflohenen Krajina-Serben wird damit die Rückkehr ermöglicht. Bundespräsident Herzog hat heute in Heidelberg die Ausstellung Lieselotte von der Pfalz eröffnet. Die Schau im Heidelberger Schloss ist Teil der 800-Jahr-Feier der Stadt. Am Mittag hatte Herzog die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt besucht und sich bei einem Empfang im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Der Sport von heute. Der Bundesliga-Aufsteiger MSV Duisburg hat am Abend seinen ersten Sieg im Fußball-Oberhaus gefeiert. Die Duisburger beendeten die Serie von Werder Bremen durch ein 3:2. Hansa Rostock unterlag zu Hause 1860 München 2:4. Der erste FC Kaiserslautern spielte heute Abend in der zweiten Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin. Die Begegnung endete 0:0 unentschieden. Zum dritten Mal hintereinander kam der erste FC Kaiserslautern in der zweiten Fußballliga über ein Unentschieden nicht hinaus. Wie am vergangenen Montag in Wolfsburg schoss er auch gegen Hertha BSC Berlin kein Tor. Die Begegnung endete 0:0. Doch die Pfälzer hatten vor 37.000 Zuschauern zweifaches Pech. Schiedsrichter Rainer Wertmann aus Iserlohn versagte ihnen zweimal einen klaren Freistoß und Ratinho traf in der 62. Minute nur die Latte des Berliner Tores. Die Lauterer waren während des gesamten Spiels drückend überlegen. Rolf Sperber, Radio Regenbogen, Kaiserslautern. In einem weiteren Zweitligaspiel besiegte Fortuna Köln den FC Gütersloh 3:0 und der VfB Lübeck unterlag dem FSV Mainz 05:0. Ein Ergebnis aus der Regionalliga, die Amateure des Karlsruher SC besiegten die Amateure des FC Bayern mit 3:1. Im ersten Spiel in der neuen Eishockeysaison hatten es die Schwenninger Wild Wings mit dem Neuling aus Wedemark zu tun. Auch ohne Neuverpflichtung Brian Tutt wurde ein Sieg der Wild Wings erwartet. Die Wild Wings machten mit einem klaren 7:3-Sieg gegen den Neuling alle schlechten Vorbereitungsspiele vergessen. Nach 14 Minuten hatten Chernemers, McKay und Penny bereits 3:0 vorgelegt. Auch in den weiteren Dritteln konsequentes Schwenninger Angriffsspiel mit reichlich Toren, 3 allein von Jackson Penny. Den Schlusspunkt in einem überlegen geführten Spiel setzte Wayne Hines zum 7:3-Sieg. Noch stimmt nicht alles im Gefüge der Wild Wings. Trotzdem war Trainer Bob Burns fürs Erste hochzufrieden. Jürgen Theiss, Radio Regenbogen, Schwenningen. Und die Zeit 23 Uhr und genau 4 Minuten.

and we pray. Thank you. Nostradamus, ganz nice. So, ich bin jetzt live irgendwo gelandet, in einem Festzelt. Und ich sage, hallo Nachtschwärmer nach Iringen. Grüßt euch. Und für euch bringe ich jetzt was ganz Besonderes. Und das ist extra für euch nach Iringen an den Kaiserstuhl. Happening here on the Maximum Music Radio Station. Und zwar R&B kommt für euch extra. Ich höre das Rauschen im Hintergrund, aber Kulisse ist da. Ja, ja, ja, ja, ja. Also, viel Spaß noch. Ganz nicht drin, aber die neue RMB, die ist auch da, die kommt auch noch. So, Dankeschön für die Funkübertragung an Herrn Nachbar. Underworld. Spitzenmäßig. 23.22 Uhr. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie T. Hier sind die Termine, die Party-Termine von Charlie 2000. Und zwar morgen, Samstag, 21. Zum einen Stadthalle Lörrach. Aber wieder 10 Bravo-CDs, 100 Maxi-CDs zu verlosen. Dann ist da solche, Tom, aber Eintritt kostet auch nach wie vor nur 10 Mark. Zum anderen sind wir im Kaiserstuhl beim Weinfest in Bischofingen, in der Festhalle Bischofingen. Und im Elsass in Moosbrunn. Da ist auch ein Riesenfest drumherum. Kommenden Donnerstag, 26. Spektrum, Bad Krozingen, Diskothek. Samstag, 28. Friesenheim, Sternberghalle. Bleichheim, Westhalle. Herrisch Ried, Festhalle. Und Metzingen, Tiefgarage. Und Hatzmatt im Elsass. Voll der Disco-Stress. This is the Mobile Roadshow. Bei Stopp gibt's Geld. Radio Regenbogen zahlt Ihre Steuern und Ihren Sprit. Und wer die Teilnahmekarte und den Aufkleber noch nicht hat, dann jetzt schnell anrufen unter 0621 33 75 240. Bei Stopp gibt's Geld. Where do you go? So schön, um wahr zu sein. Ist da. 40 Hits, die man haben muss. Bravo in 14. Absolut gut. Hallöchen, liebe Bundesbürger, winke, winke. 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Hannelore, schmeiß die Ockel an. El, wir haben gleich nächste Gewinnspiel und da könntest du für mich mal die Faxe holen, ne? Nein, ich kann nicht. Ich hab versprochen, ich komme heim zur Geburtstagsparty. Was denn? Natürlich warten dort die Kinder wieder mit den scheußlichsten Geschenken auf mich. Weißt du, manchmal denke ich mir, es gibt tatsächlich irgendwo einen Laden, der nur Geschenke für mich führt. Und der heißt Gott, wie furchtbar. Das allerschlimmste Aspekt macht mir wahrscheinlich einen Kuchen, wie nur sie ihn kann. Ja, El, du hast Geburtstag. Ja. Aber das heißt, ja wann denn? Ja, das hast du mir ganz verheimlicht, sag mal. Ja, ich weiß, wie das ist. Aber wenigstens singst du nicht Happy Birthday für mich. Ich hasse das. Du hast nichts zu tun, als doof dazustehen, bis die ganze Scheiße vorbei ist. Ich hoffe, ich komme über den Tag, ohne dass jemand Happy Birthday für mich singt. Oh, da kann ich dich gleich mal ärgern. Also, alles hier im Studio. Wir singen jetzt Happy Birthday für meinen Freund ein. 1, 2, 3. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Bringen wir gleich das ganze Theater hinter uns. Wo ist mein Pappkuchen? Also bin ich fassungslos, dass du heute Geburtstag hast und das mir verheimlichst. Das darf ja wohl nicht sein. Was kriegst du von Peggy? Und was kriege ich dieses Jahr von dir, Peg? Meine übliche Kein-Sex-Freikarte? Meine Gegenfrage. Was kriegt immer Peggy von dir? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr schenkt. Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Ja, haken wir das Thema Geburtstag wieder ab, El, ha? Mandys feiern keine Geburtstage. Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. 23 Uhr und gleich 31 Minuten, Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. A5, Karlsruhe Richtung Basel zwischen Rastatt und Baden-Baden nach Unfall 1 bis 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A8, Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad Baustelle 4 Kilometer stockender Verkehr. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Mach du jetzt bloß keine Hektik, yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Schon mal, es ist Zeit für unser Gewinnspiel. Oh. Yeah! Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action! Es geht los! Yeah! Und das Oberthema heißt Summertime Ballermann Spezial. 5 Interpreten. Ruf mich an, 018-8000. Everybody says for the shame. ist unser Gewinnspiel. Anrufen, wer 5 Interpreten zusammen hat. Auch kleinste Samples genügen mir, die man hören kann von irgendeinem anderen Song. Man muss nur den Interpreten wissen. Aber das alles hat schon nach dem, ich weiß es, durchkommen ist das Wichtigste. Interpreten. Einen machen wir noch dazu. Hey! Ruf mich an, 0138. 0138. 8000. Nonstop. Ruf an. Telefontreff. Ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rittenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Ja. Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Das sehe ich gerade Onkel Hotte. Hallo Onkel Hotte. Obwohl, ist das hier eigentlich überhaupt eine Sendung? Und wenn wir alle etwas Glück haben, bekommen die ganzen Heiminsassen wegen dieser Sendung keinen Freigang. Drücken wir die Daumen. Danke Onkel Hotte. You've got the power. You've got the power. You've got the power. You've got the Die Leitungen blühen, wir sind wieder ein paar rausgefallen. Tut mir leid, Nachtschwimmer. Das ist der Wahnsinn! 23.42 Uhr haben wir zwischenzeitlich. Jetzt noch mal gucken, ich habe jetzt in der Leitung die Sandra. Sandra aus Freiburg. Hallo. Hallo, grüß dich. Sandra, hast du uns fünf Interpreten? Ja. Das war ja Ballermann Spanien Spezial. Also, lass hören. Also, no mercy, real to real. Ja. Garcia. Ja. Outdoor. Ja. Justine Erb. Ey, da bin ich in eine richtige Nachtschwärmerin geraten. Ja. Alleine, leg bitte auf. Hallo, Leute! Jetzt geht's los! Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, M Na schau mal, der Song ist uralt. Wolfman aus Amerika, und da hat Six mal wieder den auf Vordermann gebracht. Und ist irgendwo in einem Kinofilm, glaube ich, auch mal da als Soundtrack. Seid ihr alle fröhlich? Seid ihr alle fröhlich? Wir sind alle fröhlich, ja. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Echt ein Bomben-Sound hier. Jetzt ist aber gut. Wir streiten uns um die gleiche Frau. Sie ist ein Typ, das weiß ich ja genau. Doch meiner leider auch. Sie hat schulterlanges rotes Haar. Sie hat Haare. Ich steh in Jeans und T-Shirts wunderbar. Doch gestern in der Nacht, wie hast du das gemacht? Da hab ich euch gesehen, ihr habt geknutscht und habt gelacht. Oh, du hast mich reingelegt. Du warst schnell. Und dann neulich in der Zulu-Bar. Ich trank Sambuca, plötzlich stand sie da. Und da hatte ich die Idee und tat ihr was in Tee. Die Lichter ging ihr aus, ich nahm sie mit zu mir nach Haus. Yeah. Oh, ich hab dich reingelegt. Ich war clever, du zu. Peggy, nee. Dein Vater hat Geburtstag. Komm, wir schreiben dir eine Glückwunschkarte. Ja? Kann ich nicht schreiben. Peggy, da schreibst du einfach drauf, alles Gute zum Geburtstag. Kann ich auch nicht schreiben. Das ist deine Tochter. Die hat tatsächlich einen gültigen Schulabschluss. Ja. Yo, kick a little something funky for the Pete. You are being taken under our power to your destination. Thank you. die neue Sunbeam-Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Papa. Was dann? Papa, gestern Nacht war es aber mal lieb zu Mama, gell? Bitte? Gestern Nacht war es lieb zu Mama, gell? Ich hab mal an der Tür gehört. Du hast an der Tür gehört? Die Mama hat immer gerufen, oh Papa, oh Papa, oh Papa. Was hast du mit der Mama gemacht? Ja, ich war, wie du es richtig sagst, ich war halt ein bisschen lieb zur Mama. Du warst lieb zur Mama? Ja. Das ist aber schön. Kannst du einmal so lieb zu mir sein, wie zur Mama? Zu dir, wie ja? zur Mama? Sag mal so lieb zu mir. Bub, das geht nicht. Warum nicht? Hör mal, du bist 42 Jahre alt, ein Elektroingenieur. Ich kann nicht so lieb zu dir sein, wie zur Mama. Das geht nicht. Warum das, nicht? Das ist ganz an der Technik. An der Technik? Ach so. Da frag ich mal den Opa. Opa? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Schon gut. Opa! Hey! Was ist, Mann? Die Show hier ist ganz hübsch schräg. Maul halten! Ja, wie lange halten wir das noch aus? Das ist eine besonders schlechte Vorstellung. Ja, genau. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zu. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack! Räucherfische! He's made it! Ready, go! Power Radio. Viertelstunde werden wir dann mal die Grüße machen, die Faxgrüße, die unendlich vielen, die da reingekommen sind, zwischenzeitlich. Hier war die Faxnummer 0621337566. Wer Grüße faxen möchte, Grüße gehen nur per Fax. Immer freitags ab 22 Uhr, liebe Charlie, hier bei Radio Regenbogen. Und ich konnte es noch nie erreichen, dass er nie dabei wäre. Er ist immer dabei. L! Was ist denn schon wieder? L, hast du den Bericht gehört? Das betrifft dich. Jetzt die Lokalnachrichten. Vor wenigen Augenblicken konnte im letzten Moment eine Familientragödie abgewendet werden. Eine schluchzende Frau und ihre zwei hysterischen Kinder konnten davon abgebracht werden, sich vom 40-stöckigen Sears Tower zu stürzen. Nach dieser Erkenntnis war das der erste Versuch eines gemeinsamen Familienselbstmordes in der Geschichte der Stadt Chicago. Augenzeugen zufolge soll die Frau immer wieder vor sich hingewimmert haben. Schuhe. Er verkauft Schuhe. Schuhe, er verkauft Schuhe. Ey, das reicht dir, ja? Blöder Hund. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit ihrem Moderator, Max. Hau rein, Maxi. Das Wetter von hier. In der Nacht stark bewölkt, zum Teil Regen, zum Teil kommt es dann am Morgen zu Frühnebel. Am Tage wird es relativ freundlich, gegen Nachmittag aus Südwesten Bewölkungszunahme, nachfolgend Schauer. Die nächtlichen Tiefstwerte um 8 Grad, die Höchstwerte am Tage 17 im Bergland, im Schwarzwald nahe 14 Grad. Die weiteren Aussichten, meist starke Bewölkung, zeitweise Regen, es bleibt aber weiterhin mild. Was in der Welt passiert und hier interessiert jetzt. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 24 Uhr die Zeit, 0 Uhr und 3,5 Minuten. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Wir haben sogar einen Sponsor. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz unter High. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Extra für dich, dass dein Geburtstag ein bisschen besser wird, ja? Ey, wo steckst du wieder? Komm rüber! Warte, ich komm gleich rüber! Ich glaube, ich sehe hier Titten! Wo, wo, wo? Wo denn, ja, tatsächlich, hier sind Titten! Ey, aber nicht ohne mich! Komm, nimm mich mit! Jetzt einen Helm und eine Gesichtsmaske auf, dann können wir drüber reden! Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten! Aufregende Sache, hä? La da di la da da di dum. La da di la da da di dum. La da di. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist die ganz neue Masterboy. Masterboy. Beautiful. on your pretty face. The laser beam and the very light, three different colors to the night. I'm checking you out, all I see is you. I believe I fall in love, so too. All I want is to hold you tight. Show me colors of the night. Show me colors. Das ist die neue Masterboy. Ich meine, wenn er Geburtstag hat, muss ich natürlich ein bisschen sorgsam mit ihm gehen. Das ist ja ganz klar. Wenn jemand Geburtstag hat, dann kann man nicht so einfach. Hä? Aber ey, trotzdem, vielleicht bist du gut drauf. Ey, darf ich mal mit Kelly ausgehen? Ich sehe es dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Ach komm, sag nicht so. Ich will mit Kelly ausgehen. Bitte. Bevor wir knietief in deinem Blut warten, geh doch lieber rüber zum Radio und hör zu, ob sie mein Lied spielen. Weißt du, was ich mache? Ich frage Kelly selbst. Kel, du gehst mit mir aus. So blöd wäre ich auf keinen Fall. Aus Mülheim grüßt sein Schatz Melanie. Ich möchte ihr sagen, dass er sie lieb hat. Ciao, bis morgen, Lara. Hey, super. Gut, nächstes Fax. Unsere Faxnummer übrigens 0621 3375 266. Nächstes Teil. Also, hallo, hier ist der Klaus aus Waldbronn. Für alle, die wissen, Nähe von Karlsruhe. Ich grüße alle, die mich kennen, aber ganz besonders grüße ich den Marc, der mir auch einen Fax geschickt hat. Da hat er noch einen Blondinenwitz drauf, den bringe ich später noch. Den legen wir hier auf die Seite. Ah, jetzt hier. Daniel aus der Schweiz, Muttenz. Grüße Freundin Christina in Wiesloch. Ganze Familie Bandi, danke. Zwischenzeit 0 Uhr und 14. So, hallo Charlie, erstmal grüße ich dich und dein Team sowie alle, die im Krankenhaus sind. Zudem alle, die heute Nacht arbeiten, zu guter Letzt meinen Schatz Marian. Wenn ich es richtig lese, Marian oder so ähnlich. Den ich hiermit fragen will, ob er mich heiraten will. Ey! Das muss ich, das muss ich jetzt nochmal lesen. Das ist ein Heiratsangebot. Zudem alle, ob er mich heute Nacht, ob er mich heiraten will. Eure Gabi aus Kalf. L. L, da will jemand heiraten. L, da bist du bei dir die Alarmglocken stellen, ne? Heirate niemals. Heirate niemals. Das ist nur gut für die Frauen. Ja, das ist von Frauen erfunden. Die finden einen Kerl zum Heiraten, und dann stehen sie ihm seine Jugend, seine Lohntüte und seine Träume. Dann wird die Arsch immer breiter. Dann kratzt du ab. Dann wird die Arsch wieder schmaler, dann kommt der nächste Typ dran. To this conclusion, love and marriage. Das sind die Ansichten eines Schuhverkäufers. So, manchmal, jetzt habe ich hier eine Rarität. Ich glaube, dieser Song hat eigentlich die Techno die Techno-Ära eingeläutet. Aufpassen, manche kennt ihn vielleicht noch. Wenn man heute so hinhört, ja, ganz primitiv, aber trotzdem, vor ein paar Jahren hat das, glaube ich, das ist einer davon, der die Techno-Ära eingeleitet hat. Und zwar hieß der 10 kleine Negerlein. Grüßen, sonst komme ich nicht mehr rum, Nachtschwärmer. Ich bin der Jörg aus Glatten. Das in der Nähe von Freudenstadt. Ich möchte meine Freundin Eileen aus Mur am See grüßen und ihr sagen, dass ich ihr alles liebe. Sascha aus Mainz-Ebersheim grüßt Gabi, Nadja, Verena, Sonja, Franzi, Ilka, Jens, Benedikt, Christian, Manu, das Radio Regenbogen-Team. Sieben kleine Negerlein, die hatten keine Schecks. Eine musste spülen gehen, da waren es nur noch sechs. Ein Wahnsinns, hallo, hallo, hallo. Keiner macht dich mehr an. Hallo, happy weekend bei Radio Regenbogen. Ganz neu, jetzt heißt hier 10 kleine Jägermeister. Kleiner Jägermeister war. Ja, ja, das sind wieder Einsteiger der Woche. Die Toten Hosen von 0 auf Platz 18. Gut er sich zum Weihnachtsfest. Neun Jägermeister ein. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. It's only Charlie 2000 and right on there. Wow! So, da werden wieder die Termine, die Party-Termine von Charlie 2000. Erstmal übrigens allen schönen Dank, die letzte Woche da waren. In Schüttertal und in Schopfheim, Eixheim in Bühl und ja, das war's. Und im Spektrum gestern, das ist in Bad Krozingen. So. Morgen oder heute Abend, Samstag, 21. Lörrach, Stadthalle. Und eine Riesenverlosung, 10 Bravo-CDs und 100 Maxi-CDs. Und Maxi-Schallplatten gibt's zu gewinnen. Hallo mal, einen kleinen Act. Solcher Tom ist da. 20 Uhr Einlass, 10 Mark Eintritt. Und in Bischofingen, Kaiserstuhl. Da ist Weinfest, da geht's ab. Festhalle Bischofingen, Vogtsburg, Bischofingen. Und im Elsass sind wir auch. Morsbrunn, ganz schöne Grüße nach Frankreich. Und in die Schweiz. Kommenden Donnerstag wieder, ist ja liebe Charlie wieder im Spektrum Bad Krozingen. Und Samstag, eine Vorschau, 28. Friesenheim, Sternenberghalle, Bleichheim, Festhalle, Herrischried, Festhalle und Mitzingen, Tiefgarage. Garagenparty-Time. Oder Garagenwave oder so ähnlich. Boom, boom, boom. Dune haben eine Live-CD rausgebracht. Das ist wieder ein Stück daraus. Million Miles from Home, die aktuelle. Mein Freund ist eifersüchtig, aber er hat ja Geburtstag. Du hast keine Ahnung. Auch wenn ein Mann eifersüchtig ist, darf er das nie und nimmer seiner Frau gestehen. Das ist, als würde er sagen, hier ist eine Handgranate, stopf sie mir in die Hose. Wenn die wissen, dass du eifersüchtig bist, haben sie dich am Wickel. Und dann verlierst du dein letztes Quäntchen Würde. Und wie einst der mächtige Mahi Mahi, endest du auf einer Pupu-Platte in der Tiki-Hütte des Lebens. El, komm. El, du hast heute Geburtstag, ich lass einiges durchgehen, aber komm, sei wieder anständig zu deiner Frau. Weißt du, ich bin mit Peck seit 20 Jahren verheiratet. Ich sah sie von Frauen, ich sah sie von hinten. Ich sah sie voll Zorn, ich sah sie sich winden. Ich sah sie im Stehen, ich sah sie im Hocken. Ich sah sie davor und danach frohlocken. Ich will sie nicht im Laden, ich will sie nicht beim Baden. Ich will sie nicht in meinem Leben, die große Rote soll sich zum Teufel begeben. Mamma mia, das ist der Schuhverkäufer. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch und geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Manchmal seid ihr auch okay? Yeah. Alright. Charlie is okay. He's alright. Was ist denn jetzt immer um diese Zeit? Ja, genau. It's party time. Darf's ein bisschen aufregender sein? Die wollen mehr Action. Die wollen, dass die Post abgeht. Die wollen die ganz große Show. Oh, ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Check out the radio. Macht euch auf was gefasst. Face all the time. Alter. Nicht runter. Spaß! Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Gleich geht's los. 1, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3 Viertel und 3. Wir suchen 5 in der Brett, 0138000. Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei! Kennt ihr garantiert noch schon, Song vom Album, runter ist es. Yeah. Genau, der ist morgen live bei Charlie oder heute Abend. Ich sag nur flashdance. Jetzt reichen. Hör mich an! Was ist denn hier eigentlich los? Two people! Ladies and gentlemen! Vorschlagen, bleibt noch ein bisschen dran, weil kurz nach eins für die echten Nachtschwimmer habe ich hier was zu verlosen. Und zwar einmal zwei Eintrittskarten für die Live-Sensation am Donnerstag, 24.10. im Club Normal in Heidelberg, Rohrbach Süd. Und zwar Marusha live. Hier ist ein Tippfehler drauf, Nachtschwimmer. Das müsste heißen 24.09., glaube ich. Da haben die sich vertippt. Weil das ist nämlich zufällig ein Donnerstag. Nämlich der kommende. Hey! Da steht nämlich drauf, wenn derjenige, der gewinnt, der soll den Personalausweis mitbringen, weil ich ja den Gewinner durchfaxe. Ja, das ist jetzt also am Donnerstag, den 24. Das machen wir nachher, nach der vollen Stunde. Den Nico aus Heidelberg. Nico, grüß dich. Ja, hallo. So, was machst du gerade? Habt ihr Party oder was macht ihr? Nee, ich sitze gerade in der Go-Kart-Bahn in Pfaffengrund. Hey! Ja, da geht's ab. So, jetzt lass mal fünf in der Brennen hören. Ja, also einmal Music Instructor. Richtig. Interaktiv, ja, Alco, Tune und Michael Jackson. Yay! Lass mal gelten! So, alle anderen legen auf. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. Also, Thema Geburtstag. Das muss ausgiebig gefeiert werden. Also, Mann, ich will wirklich nicht wieder eine Geburtstagsparty. Alles, was ich will, ist dieses Mädchen Roxanne. Und genau die wirst du auch kriegen. Ist Roxanne Barbies neue Freundin? Nein, Roxanne ist ein richtiges Mädchen. Oh. Was ist mit dem netten Mädchen von dieser Partnervermittlung, für die er so geschwärmt hat? Die legt immer auf, wenn er sie anruft. Oh. Armes kleines Baby. Armer kleiner, hä? Das wär's also. Ich bleib für immer Junggeselle. Und Jungfrau. Warte mal, wir sind gleich wieder voller Stunde. Da geht's wieder aktuelles. Aber der, was ist denn da ein Thema hier? Sieh dir mein Leben an. Ich krieg's nicht. Ich bin so niedlich. Ich hab die Arme, die Brust. Und nicht mal ich kann die Hände vor meinem Hintern lassen. Ja, ja, ja, Patzi, beruhige dich. Schwer zu glauben, dass du nicht schwul bist. Richtig schwer. Das war unter der Gürtellinie. Schaff dir eine Freundin an oder ein Halsband. Was haben wir schon groß zu verlieren, frag ich euch, Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Das Wetter von hier in der Nacht stark bewölkt, teils Regen, dann kommt Frühnebel auf, am Tage dann relativ freundlich, am Nachmittag Bewölkungszunahme und Schauer. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen um 8 Grad, die Tageshöchstwerte um 17, im Schwarzwald um 14 Grad. Die weiteren Aussichten, starke Bewölkung, zeitweise Regen, es bleibt aber mild. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 101,1, Nachrichten. Um 1 Uhr... Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Oh, das ist ja... Charlie. Ein fanatischer Gerät außer Kontrolle. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. DJ Exclusive. Remix. Marusha. Marusha. Members of Mayday. Members of Mayday. The members of Mayday. You are the members of Mayday. The members of Mayday. The members of Anrufen. Ich habe Gewinner Michael Scherr aus Grünstadt. Außerdem, jetzt machen wir ein bisschen Mayday Spezial. Members of Mayday. Hi Charlie. Darf ich noch ein paar Faxe machen? Hier ist Stefan aus der Schweiz und ich grüße meine Traumfrau Valerie aus Pratteln von ganzem Herzen. Er liebt sie. soll, da hat mir einer 10 Seiten Blondinenwitze gefaxt. Toll! Danke. So, hallo ihr, ich grüße die Siffe und das ganze Personal der Go-Kart Heidelberg. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von Stefanie, viele liebe Grüße, Sandra H. Dann geht's jetzt weiter. Esther Pfeiffer aus Schopheim grüßt ihren lieben Schatz, den Ricky. Aha, Mayday. Dann Dani Weiß aus Schopheim grüßt Felix und Timo aus Lörrach. Fabian Lobers grüßt die Klasse 6a aus Inslingen. Klasse, Moment, hier muss ich rumdrehen. Nicole Grosser aus Musing oder Müsingen grüßt Klasse 16 der Landesberufsschule Villingen. Sabrina Sandmann, Bad Säckingen. Ich grüße meinen Schatz Stefan und alle, die ich kenne. Das war nämlich so, alle, die in Schopfheim waren, die konnten auf den Zettel hinten draufschreiben, wenn sie grüßen wollen. Und das Gleiche gilt auch für morgen in Lörrach. Sebastian Schneider, Schopfheim. Joachim Seid aus Langenau wird gegrüßt. Stefan Männer aus Malburg. Simon Schätzle aus Höllsteinen. Ich mach weiter. Sebastian Schmidt aus Steinen. Er grüßt Achim Klein aus Langenau. Stefan Männer aus Molburg. Und mich, danke. Kreichi Petra aus Bad Säckingen grüßt Justina Hoppe von Petra. Ja. Stefan 5 Schelling aus Mapsburg, kann das sein? Größe Stumpen sind die Silbernen, alle, die ich kenne. Eichin Markus aus Schopfheim grüßt Martina. Georg aus Schopfheim, Wilma Geske, Iris Keller. Elvisa Ramitsch aus Schwörstadt grüßt Aki Sascha aus Säckingen und Sven Wirth. Voll schön, ne Beck oder so ähnlich, grüßt alle meine Schatzi-Spatzis. Ey. Ich habe hier Grüße, Bauer Engelgard aus Schopfheim, Lars, Timo, Matze. Daniel T., Lars A. und Katharin S. wird gegrüßt von Atapin Stale, so ähnlich, aus Wehr, Oettlingen. Also alles kann ich nicht so richtig lesen. Christoph Dörfling aus Malsburg grüßt Fünfi, Miriam, Nathalie und die Wall Street Boys. Berger Otto grüßt André, Berger, Marco, C und alle, die ihr kennt. Thorsten Hornstein, jetzt wird gegrüßt Thorsten Hornsteiner, Jasmin Belledin, Martina Roskopf von Patricia Kiefer, Schopfheim. So. Es hat mich Schmiede-Fieber erfasst. Mayday. Ihr könnt euch verstecken. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Echter Knaller. Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Echter Knaller. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Nicht vergessen, kurz nach halb haben wir unser nächstes Gewinnspiel. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. her. Die stehen mir inzwischen bis hier, diese dummen Menschen. Da kommt wieder so ein Gast ins Lokal und fragt, ob wir norwegischen Lachs haben. Dann will er wissen, ob er frisch ist. Und ich sage, du Arschgeige, wir sind in Chicago und nicht in Norwegen, okay? Gar nichts ist frisch. Naja, gar nichts sollte ich nicht sagen. Hast du denn schon bald los, oder? Gibt's dich wirklich? Oder haben sie dich runtergebeamt vom Planeten Bimbo? Das ist uns. Und wenn's so ist, gibt's da noch mehr wie dich? Nein. Die Kelly gibt's nur einmal. Das ist unsere Kelly. 2000! So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Genau, Kelly. 1 Uhr und gleich 32 Minuten. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Kelly, du wirst unseren Lachs nicht durcheinander bringen noch, ha? Irgendwie stinkt mir das langsam. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an, ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Radio Regenbogen. Ach, schon mal, der Schuhverkäufer macht mich ganz fertig mit seinem Geburtstag. Es ist kein richtiger Geburtstagsfeier, es geht nichts ab, aber irgendwie feiert er doch. Kelly, erzähl mal, wie ist es bei euch, wenn ihr Geburtstag habt, wenn irgendjemand hat bei euch, ja? Mom holt ihr Akkordeon raus und spielt Lieder aus ihrer versauten Jugend. Und Dad sagt, will einer von euch mal mein Klo sehen? Die Spülung reißt euch den Arm mit runter. Aber eins kannst du mir glauben, wenn ich Geburtstag habe, dann steigt aber was anders hier, oder? Fängst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Das ist doch ein echter Zustand mit den Nachtschwärmern. Yay! Ja? Ja? Was? Wow! Achtung! Kündige das Gewinnspiel an. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Kannst losgehen. Und eins. Und zwei. Eins, zwei, drei, vier. 0-1-3-8-8000. 1-888-8000. Wer fünf Interpreten zusammen hat, ruft an und immer wieder probieren. There's nothing I won't do. Anything you want me to, I can't keep my hands off you. There's nothing I won't do. And so I don't know why. And no matter how hard I try, I can't wait my goodbye. There's nothing I won't do. Oh baby, I think of you, my heart is on the line. Oh baby, I guess with you, my mind feels so fine. There's nothing I won't do. Anything you want me to, I can't keep my hands off you. There's nothing I won't do. There's nothing I won't do. If you like, you shine a message. Your love deserves me. And it says I love you. And with my light, I shine a message. Your love deserves me. And it says I love you too. Dum ba da da di da di dum ba da da di da di dum ba da da di da di dum la la la la di dum ba da da di da di dum ba da da di da di dum ba da da di da di dum. Dreams. kann mir da nicht aufhören, Nachtschwärmer. Wir haben schon weit mehr als fünf, fast zehn jetzt. Und das geht weiter. Letzte sein, den kennt jeder, oder? Hey! My Dimension. Immer Power, immer Action, immer haarscharf am Rande des Abgrunds entlang. Also ran an die Kiste. Erste Sahne, immer freitags. You can get it if you really want. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Der fantastische Freitag. Radio on Air. Radio in wenigen Sekunden. Ganz kurz, bevor ich die Kandidatin reinnehme, nochmal die Termine von Charlie 2000. Heute Abend, heute 21. Lörrach, Stadthalle. Haben wir Riesenverlosung, 10 Bravo Nummer 14, 100 Maxi-CDs. Solche Thomas Live-Gast, Eintritt 10 Mark, 20 Uhr. Das gleiche in Bischofingen, Eintritt 10 Mark, auch 20 Uhr. Bischofingen, Kaiserstuhl, Festhalle, und da ist Weinfest. Innen um der Halle rum. Morsbronn, Elsass, heute Abend. Und dann kommenden Donnerstag Spektrum, Bad Krozingen. Zum zweiten Mal ist da der liebe Charlie. Jetzt habe ich in der Leitung. Tschüss. Wie wird das gesprochen? Justine. Bitte? Justine. Justine aus Freiburg. Grüß dich. Hallo. Was machst du um diese Zeit noch? Wir hören gerade Charlie. Da. Für uns ist halt langweilig. Ah, na hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Jetzt, ja. Lass mal 500 Rennen kommen. Also, Garcia. Ja, Garcia. Vice Girls. Ja. Chivago. Super. BBE. Ja. Und Mark O. Oh. Y'all ready for this? This is the remix. Ach, schau mal, jetzt mal ein Beispiel von einem Remix. Da sind 3-4 Titel reingemixt. Und zwar von Mark O. Tschüss und Lai, hört mal zu. Und 50. Das war's dann fast schon wieder. Allen schönes Wochenende, Nachtschwärmer. El. Oh, das war heute ein Drama mit ihm, sein Geburtstag. Gott sei Dank muss ich das nur einmal im Jahr mitmachen, oder? Sogar Fred Flintstone hatte seine ein, zwei Tage. Ja. Soll das heißen, ich bin nicht so ein Mann wie Fred Flintstone? Na, der ist kein Schuhverkäufer. Tradition, mein Junge. Die Bandymänner waren immer für eines bekannt. Den Sexdrang eines Furunkels? Charlie, komm, jetzt reicht's, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nur über meine Leiche. We are the generation of love. This is the night for love devotion. We are Nachtschwärmer. Nach mir kommt der Christopher Gröst dran. Da gibt's auch Telefon, Gruß und Kuss, Telefongrüße. Loswerden. Also gut, heute hast du schon Frist, weil du Geburtstag hast. Ich bin gekommen von Iron Head Haynes. Mit Worten für schwer arbeitende Menschen, die sich einen Scheißdreck scheren um diplomatisches Verhalten. Regel Nummer 1. Es ist okay, für Ticken auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte. Regel 2. Es ist falsch, Franzose zu sein. Jetzt wird's hart. Regel 3. Es ist okay, wenn man alle bösen Menschen durch einen riesen Fleischwolf dreht. Regel 4. Anwälte. Siehe Regel 3. Es ist okay, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt. Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen. Nur ich nicht. Mein Auto ist reserviert für Stewardessen. Synchronschwimmen ist kein Sport. Schlammringkampf ist ein Sport. Das sind eure 10 Gebote. Danke, das war's. Das Ganze wurde präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Langsam findet dort sein Ende. Und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straße, da singt einer Blowing. Tschüss, Nachtschwärmer. Hat ein grünes Reckerl an, steht er ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den Ormenstein. Ich muss leider raus. Kurz vor zwei das Wetter von hier. In der Nacht stark bewölkt, teils regnerisch, die Temperaturen um 8 Grad. Am Tage dann anfangs relativ freundlich nach Auflösung von Frühnebeln. Später gibt's dann am Nachmittag vereinzelte Schauer. Die Temperaturen am Tage 17, im Schwarzwald um 14 Grad. Die weiteren Aussichten wenig Änderung. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 2 Uhr.